war. Es war so wunderschön. Ich hab als kleiner Bub die Welt mit anderen Augen gesehen. Die Sonne, sie war mein bester Freund und schon in aller Furcht hat sie mich mit einem Lächeln quickt, von Stress war doch keine Spur. Jetzt war da andere Wind, die Zeit ist kalt und kälter war. Es ist längst nichts mehr so wie's war. Im Lauf der letzten Jahr ging viel zu viel verloren. Jetzt war da andere Wind, ich denk mit Wehmut oft zurück. Der Wald, die Wiesen und die Berge, mehr braucht man wirklich nicht zum Glück. Noch an so manchem Tag das Gefühl der Jugendzeit. Es macht sich immer wieder mal im Herzen drinnen breit. Die Aussicht drum beim Wasserfall, die lässt sich nicht beschreien. Warum kann es nicht überhaupt ein Leben lang so bleiben? Jetzt war da andere Wind, die Zeit ist kalt und kälter war. Es ist längst nichts mehr so wie's war. Im Lauf der letzten Jahr ging viel zu viel verloren. War da andere Wind, ich denk mit Wehmut oft zurück. Der Wald, die Wiesen und die Berge, mehr braucht man wirklich nicht zum Glück. Schalten Sie die Heimat ein mit Radio Heimatmelodie.